Zum 50. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der Arabischen Republik Syrien und der Demokratischen Volksrepublik Korea richtete am 18. Juli der syrische Präsident Bashar al-Assad an den Genossen Kim Jong-un ein Glückwunschtelegramm. Er gratulierte im Namen des syrischen arabischen Volkes und seinem eigenen Namen dem Genossen Kim Jong-un und dem freundschaftlichen koreanischen Volk herzlichst zu diesem Tag. Seit der Verknüpfung der offiziellen diplomatischen Beziehungen durch die gemeinsamen Anstrengungen der Führungen beider Länder hätten sich die bilateralen Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen in verschiedenen Bereichen sehr zufriedenstellend entwickelt, so unterstrich der syrische Präsident und äußerte seine Überzeugung davon, dass das historische freundschaftliche Bündnis zwischen den beiden Ländern gemäß dem Prinzip der Zusammenarbeit und Solidarität zwischen den Staaten, die die gegenseitige Achtung und Gleichheit und den Schutz der Interessen der gesamten Menschheit für wichtig halten, weiterentwickeln werde.